in kapitalistischen Fabriken arbeitet, dafür nach Hause trägt, dass er seine Leistung bei fremden Leuten, bei Unternehmern abliefert. Über die Anstrengungen, die so ein Mensch den Tag über zu bringen hat, ist mit der Leistung also einiges gesagt. Und mit dem Lohn ist immerhin über die Geldsumme entschieden, die er zur Verfügung hat, um sich das Leben ein bisschen schöner zu machen. In der öffentlichen Diskussion ist von diesen beiden Gegenständen, die wir heute zum Thema haben, Lohn und Leistung, nicht viel geredet. Es wird kein großes Aufhebens davon gemacht. Es ist nicht so, dass Lohn und Leistung im Fernsehen und in der Zeitung nicht vorkämen. Bloß wie kommen sie dort vor? Der Lohn heißt manchmal als Kostenfaktor und als solcher ist er zu teuer für diejenigen, die die Wirtschaft heißen. Mitunter heißt der Lohn auch einmal Kaufkraft, dann ist er zu wenig für die, die der Einzelhandel heißen. Und vor Weihnachten jammern, dass wegen der miesen Lohnabschlüsse das Geschäft zurückgeht. Als Sparer kommt auch der Arbeiter mit seinem Geldbeutel durchaus in die Schlagzeilen, der manchmal zu viel spart, schlecht für den Einzelhandel, manchmal aber auch zu wenig, ärgerlich für die Banken. Der Lohn eines Arbeiters kommt also durchaus vor, als Funktion, als nützliches Instrument, nicht für ihn, sondern für die Wirtschaft, das Kapital und seine Abteilungen. Was die Leistung für so einen Menschen bedeutet, welche Konsequenzen sie hat, 10, 20 Jahre lang ein Arbeiterleben, 8 Stunden am Tag oder länger oder weniger erwacht, auch das kommt vor in der Zeitung und im Fernsehen. Es werden Berufskrankheiten, zunehmende zumal, addiert, in Statistiken zusammengefasst, die Frühinvaliden sorgsam zusammengezählt, neue Armut, Sozialfälle häufen sich auch als Folge der Lohnarbeit in Gestalt von Arbeitslosen. Solche Folgen der Lohnarbeit an der Existenz des Lohnarbeiters, an seiner Gesundheit kommen vor, aber wieder nicht vom Standpunkt dessen, der darunter zu leiden hat, der das auszubaden hat, sondern vom Standpunkt der Versicherungskassen des Staates, die mit solchen Problemen, wie es heißt, überbelastet sind, also genossen. Nie kommt dagegen der Lohn und die Leistung, die ein Mensch dafür abliefert, unter dem Gesichtspunkt vor, für den beides so maßgeblich ist. Unter dem Gesichtspunkt nämlich, was Lohn und Leistung für den Arbeiter und seine Interessen, was Lohn und Leistung für den Arbeiter und seine Lebensgestaltung heißen. Traurig zu sehen, dass die meisten Menschen, die zur lohnarbeitenden Klasse gehören, ebenfalls diese beiden Gegenstände für ziemlich belanglos erachten. Zumindest die meisten unter ihnen. Da ist es für viele Leute viel spannender zu fragen, ob in der nächsten Serie von Dallas J.R. seine Sekretärin rumkriegt oder nicht. Ein vergeigtes Heimspiel von Werner kann durchaus zum Ehekrach und zu blauen Augen führen. Sachen also, die in die Sphäre der Unterhaltung ins Unwichtige fallen, werden so für wichtig genommen, als hinge davon die Lebensführung und Existenz tatsächlich ab. Von ihnen hängt aber nichts ab. Von Dallas und von Werner in der Tabelle hängt nichts ab. Jedenfalls nicht für die Leute, die als Lohnarbeiter vor der Glotze sitzen oder den Eintritt bei Werner zahlen. Ganz anders dagegen verhält sich mit den beiden Sachen, die für gewöhnlich zu den Unwichtigen erklärt werden. Lohn und Leistung sind nämlich im Unterschied zu Dallas und Werner tatsächlich wichtig. Von denen hängt nämlich so gut wie alles ab. Von denen hängt ab, wie viel Zeit überhaupt einem Menschen bleibt, um sich das Leben ein bisschen schön zu machen. Von denen hängt ab, wie viel Mittel er nach Hause trägt, sich ein paar schöne Stunden überhaupt finanzieren zu können. Von denen hängt ab, wie viel Kraft und Energie und Gesundheit ein Arbeiter überhaupt bleibt, damit er Lust und Laune und die physischen Voraussetzungen für seinen Spaß hat. Das Familienleben und einiges andere mehr, all das brauchen wir. Hängt von den für unwichtig befundenen zwei Sachen, Lohn und Leistung, ganz maßgeblich ab. Dazu im Folgenden vier kurze Kapitelchen, in denen wir das beweisen wollen, wie Lohn und Leistung den Lebensweg eines Arbeiters, das, was er vom Leben hat, von der Wiege bis zur Bahre, bestimmen. Die vier Kapitel heißen Zeitlohn, Leistungslohn, der Arbeitsplatz und an vierter Stelle die Gewerkschaft und ihr Tarifabschluss. Wer Einwände hat zu den folgenden Ausführungen, kann sich zu Wort melden und unterbrechen. Es gibt vorne im Saal ein Mikrofon. Auch von hier vorne aus kann man reden. Ansonsten ist nach den einzelnen Abschnitten oder auch nach dem gesamten Vortrag Gelegenheit zur Diskussion. Zum ersten Kapitel der Zeitlohn. Gemeint ist damit die jedermann vertraute Art und Weise, wie Arbeiter bezahlt werden. Sie beziehen einen Stundenlohn. Eine Stunde wird etwa in Golden mit 15 D-Mark in einer Lohngruppe. Daraus kann man sich leicht ausrechnen, was ein Arbeitstag bringt, nämlich 8 mal 15 D-Mark, wenn man 8 Stunden arbeitet, also 120 Mark. Das ist für die meisten Menschen Anlass zu sagen, insofern geht beim Lohn alles in Ordnung, wenn diese Multiplikation korrekt ausgeführt wird. Wer 8 Stunden arbeitet, muss also bei einem Stundenlohn von 15 Mark 8 mal 15 Mark verdienen. Wann immer sich ein Computer einer Firma bei dieser einfachen Rechenaufgabe vertut, darf man sich beschweren, dann war der Lohn nicht in Ordnung. Wir dagegen behaupten, der Skandal liegt ganz woanders als in diesem Resultat der einfachen Multiplikationsaufgabe. Der Skandal liegt darin, behaupten wir, dass Geld für Zeit bezahlt wird, innerhalb derer ein Mensch arbeitet. Denn was ist alles damit entschieden? Dass Geld für Zeit bezahlt wird. Erstens ist entschieden, dass der Lohn, den ein Mensch bezieht, nie mehr Maß nimmt an dem tatsächlich produzierten Reichtum, der in den Fabriken zustande gebracht wird. Wer für eine Stunde 15 Mark bekommt per Arbeitsvertrag, für den ist es gleichgültig, ob er den Kapitalisten, bei dem er arbeitet, in der Stunde 10 Stück, 100 Stück oder 1000 Stück Ware produziert, die der gewinnbringend verkaufen möchte. Sein Anteil am gesellschaftlichen Reichtum existiert ganz getrennt davon, in welchem Umfang der vergrößert wird durch seine Leistung. Für ihn steht fest, die 15 Mark entscheiden ein für alle Mal und fest, was er einkaufen kann. Die Steuerabzüge und die Preise, die ja noch ein bisschen mit darüber entscheiden, wie viel Kaufkraft die 15 Mark wirklich sind, lassen wir mal beiseite. Das hat immerhin dazu geführt, dass die BRD zum zweitreichsten Industrieland des Westens aufgestiegen ist, kürzlich sogar zur ersten Exportnation des Westens ausgerufen wurde und zur selben Zeit so etwas wie die neue Armut in Deutschland unter Proletariern gesichtet wird. Offenkundig ein Abtrennen dessen, was der Mensch, der arbeitet, erhält als Geld und damit als Reichtum, von dem, was tatsächlich an kapitalistischem Reichtum, an verkaufbaren Waren durch sie produziert wird. Ein zweites ist entschieden, wenn Geld für Zeit bezahlt wird. Dann ist nämlich das, was der Mensch als Lohn erhält, davon abgetrennt, was sein Bedürfnis oder gar sein Bedarf ist. Das, was er gern haben möchte, um schön zu leben, oder das, was er notwendig braucht, um überhaupt leben zu können. Die Arbeitszeit nämlich, die so ein Mensch in der Fabrik mit seiner Leistung zu füllen hat, wird durch den Kapitalisten bestimmt, der ihn einkauft und ist stückelbar. Es gibt Kapitalisten, die das Bedürfnis nach Kurzarbeit entwickeln. Es gibt Unternehmen, die das Bedürfnis entwickeln, Teilzeitarbeitsplätze anzubieten, wo nur 4 oder 6 Stunden gearbeitet wird. Wenn die Zeit gestückelt wird, dann wird nach der Stundenlohnrechnung automatisch der Lohn gestückelt. Bloß die Lebensnotwendigkeiten, die der zu bestreiten hat, der auf diese Weise entgolten wird, diese Lebensnotwendigkeiten sind überhaupt nicht stückelbar, nur weil seine Arbeitszeit und damit der von ihm bezogene Lohn in solche Portionen zerfällt. Die Miete wird nicht deswegen kleiner, weil der Kapitalist ihn nur noch 6 Stunden statt 8 beschäftigen möchte. Die Brötchen werden dadurch nicht billiger, dass ein Mann einen 4 Stunden Teilzeitjob begleitet und nur den halben Lohn nach Hause trägt, weil er die halbe Zeit arbeitet. Man merkt, es ist gar nicht so, dass der Bedarf eines Menschen bestimmt, was er zum Leben braucht und bezieht. Dann müsste der Mann sich zu Hause hinsetzen, einmal zusammenrechnen, was die Miete kostet, Strom, Gas und Wasser, das Auto, was dann noch so anfällt für deutsche Mieter, ein bisschen Spaß am Leben, müsste einen Strich unter seine Posten ziehen und hätte, sagen wir mal, 3.500 Mark netto errechnet. Dann müsste er zum Kapitalisten gehen und sagen, hier ist mein Lohn. Das braucht man. Umgekehrt, der Bedarf bestimmt nicht, wie der Lohn geschaffen ist, mit dem er zu bestreiten ist, sondern umgekehrt, der Lohn diktiert den Menschen, wonach er sich in seinem Bedarf zu richten hat und was dann überhaupt noch geht. Das führt zu den bekannten Formen des Einteilens, die in Arbeiterhaushalten Usus sind. Wer da auf kürzere Arbeitszeit und deswegen auf kürzeren Lohn gesetzt ist, der kennt die Unterscheidung von unnötigem Luxus und Notwendigkeit. Und da fällt bei manch einem Menschen, wenn der Lohn einmal wieder gesunken ist, das Bier in der Kneipe, das er gestern noch brauchte, unter verzichtbarem Luxus, und zwar nur deswegen, weil die Dose Karlsbier, die man bei Aldi bezieht, ihm billiger kommt als das Hagebeck aus dem Fass an der Ecke. Ein drittes ist entschieden, wenn Geld für Zeit bezahlt wird. Wenn die Zeit ihm Geld entgolten wird, dann ist das, was der Arbeiter als Lohn bekommt, getrennt von der Leistung, die der Mensch in dieser Zeit abzuliefern hat. Es ist ja keineswegs so, dass sich in der Fabrik die bloße Anwesenheit des Arbeiters in Lohn auszahlen würde. Das Pensum, das er zu schaffen hat, das wird ihm vom Unternehmer gesagt, vorgegeben, das hat er zu erfüllen. Und dieses Pensum, das ist noch nicht festgelegt, wenn der Mensch einen Stundenlohn per Arbeitsvertrag zugesichert bekommt. Dieses Pensum ist offen. Das kann der Kapitalist so bestimmen, so groß machen, wie es seinem Bedarf an Leistung gerade entspricht. Er kann also in dieselbe Stunde, die immer dieselben 15 Mark ergeben, mal mehr, mal weniger Arbeit packen. Immer die Arbeitsmenge, an der ihm gelegen ist. Und das ist möglichst viel, weil sich nämlich daran entscheidet, wie viele Produkte ihm produziert werden, die er zum Verkauf ausgegeben hat. Der Trick also besteht darin, dass mit dieser schönen Formel des Lohnes, Geld gibt es für Zeit, der Lohn festliegt und die Leistung variabel ist. Die kann vom Kapitalisten gestaltet werden und gibt ihm deswegen ein Mittel an die Hand, dass er den gezahlten Preis für die Arbeitsstunde nachträglich dadurch kleiner machen kann, dass er die Anzahl der Stücke, die er von diesem so bezahlten Arbeiter pro Zeiteinheit produzieren lässt, größer macht. Der statt 10 Stücken 20 zu produzieren hat, für 15 D-Mark Stundenlohn, der hat dem Kapitalisten eine Rechnung erfüllt. Dann gilt nämlich, dass der Anteil des Lohnes pro produziertem Stück um die Hälfte gesunken ist. Die Leistungssteigerung also, die dem Kapitalisten offensteht, ist nur die Art und Weise, wie er eine relative Lohnsenkung nach weggezahlten Stundenlohn in die Wege leitet. Diesen Standpunkt zu einer Ware, die man einkauft, die hier der Kapitalist einnimmt gegenüber der Ware Arbeitskraft, diesem Standpunkt würde bei jeder anderen Ware und einem Konsumenten, der sie haben möchte, der Vogel gezeigt. Das ginge nicht, dass man zum Autohändler geht und sagt, guter Mann, wir machen einen Vertrag, ich zahle dir 500 Mark für ein Auto. Jetzt wird unterschrieben. Aber hinterher suche ich mir aus, ob ich einen VW oder einen Mercedes gekauft habe. Genau das macht der Kapitalist, wenn er für 15 Mark mal mehr, mal weniger Leistung kauft, so wie er es immer verdient. Ein viertes ist auch noch entschieden, wenn Geld für Zeit gezahlt wird und daran gekoppelt ist. Dann ist nämlich der Lohn getrennt worden vom Verschleiß des Arbeiters, der die Leistung in der Dauer zu bringen hat. Nicht nur in einer Stunde, sondern in 3, 4, 5, 8 Stunden. Eine Stunde bringt für ihn immer 15 Mark. Egal, ob er die erste Stunde arbeitet oder die achte, gerade angesagt ist. Die Bezahlung setzt hierin etwas gleich, das für den Arbeiter durchaus ungleich ist. Für ihn ist es nämlich nicht gleich, ob er frisch und ausgeruht die erste Stunde runterreißen oder abgenudelt und kaputt seine letzten Kräfte zusammenraffen muss, um auch noch die achte Stunde mit derselben Leistung hinlegen zu können. Dieser Mehrverschleiß durch die bloße Ausdehnung der Leistung in der Zeit, 8 Stunden müssen es sein, geht dem Kapitalisten nichts an. Er hat ja die Zeit gekauft. Die Folgen, die daraus erwachsen, dass ein Mensch ein bisschen kaputt nach Hause geht, sich erholen muss, wenn er nicht gar ein bisschen Schaden an seiner Gesundheit nimmt, früher oder später, die hat der Arbeiter ganz allein mit sich abzumachen. Mit dieser Formel, Geld wird für Zeit gegeben, wenn ein Stundenlohn vereinbart ist, ist der Arbeiter, der den Lohn ergattern muss, in eine Zwickmühle gesetzt. Warum geht er überhaupt arbeiten? Er muss arbeiten gehen, weil er sonst kein Geld hat. Und das Geld will er haben, damit er sich ein schönes Leben machen kann. Sich ein paar Interessen verwirklichen kann, die er so hat, wenn das Notwendige erst einmal erledigt ist. Was ist für den Menschen als Alternative geboten, wenn Geld für Zeit rausgerückt wird? Er kann sich auf den Standpunkt stellen, es wäre schön, über ein bisschen mehr Geld zu verfügen, damit man sich etwas leisten kann. Aber mehr Geld ist dasselbe wie der Beschluss, mehr Arbeitszeit reinzugeben. Es kostet ihm also das mehr Geld, Freizeit und Gesundheit. Umgekehrt, wer sich auf den Standpunkt stellt, ich möchte es mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, ein bisschen mehr Zeit für mich und meine Interessen haben, hat damit automatisch beschlossen, mehr Freizeit, das heißt weniger Arbeitszeit, das kostet mich also, dieser Vorteil, Mittel der Freizeitgestaltung. Die Zwickmühle liegt auf der Hand. Mehr Geld ist Abbruch an Freizeit und mehr Zeit ist Abbruch an dem Geld, das man deswegen haben wollte, damit man sich die freie Zeit schön gestalten kann. Und das wirft ein ganz schlechtes Licht auf die Lohnarbeit und die Form, wie der Lohn den Leuten zuteil wird, im Zeitlohn. Das Seltsame ist nämlich, dass wenn der Mensch das Mittel Lohnarbeit für sich betätigt, es gegen den Zweck losgeht, weswegen er das macht. Er wollte mehr Geld für ein schönes Leben. Und was hat er? Er muss sich für mehr Geld das schöne Leben auf den Kopf schlagen, weil statt der Freizeit mehr Arbeitszeit angesagt ist. In dieser Alternative, die die Kopplung von Geldanteil und Arbeiter serviert, ist der Arbeiter nicht einmal der Herr, der entscheiden kann. Gehe ich den oder den Weg? Wobei ohnehin die beiden Wege beschissen sind. Beide sind untaugliche Alternativen. Gar nicht Alternativen für sein Bedürfnis, Geld für ein schönes Leben zu verdienen. Aber nicht mal in diesen beiden untauglichen Alternativen kann er sich frei entscheiden, welche ihm nun gerade aus welchen Gründen auch immer besser passt. Die Entscheidung liegt immer schon der Unternehmer ab. Überstunden richten sich eben nicht danach, ob ein Arbeiter sich gerade ausgerechnet hat, dass er ein paar Mal mehr für den Urlaub oder für ein Geburtstagsgeschenk oder eine Anschaffung gebrauchen könnte. Die richten sich nach dem Bedarf des Geschäfts. Umgekehrt, Kurzarbeit in deutschen Betrieben richtet sich auch nicht danach, dass Arbeiter mal auf den Einfall kommen, jetzt wäre eine kurze Verschnaufpause, ein bisschen Erholungszeit. Oder vielleicht auch einfach Freizeit für irgendeinen Spaß, gerade das Gespräch. Auch die wird angesetzt, wenn sie ins Geschäftskalkül passt. Und wer schließlich, sagen wir einmal, die Überstunden, die vom Kapital angesetzt werden, verweigert, der verliert ja nicht bloß das Mehr an Geld und den Überstundenzuschlag, sondern er verliert in aller Regel den Arbeitsplatz, also seine Einkommensquelle. Das Fazit, das ich daraus ziehen möchte, heißt, im Zeitlohn, wo Geld an Zeit gebunden wird, zeigt sich, dass der Lohn, den ein Arbeiter auf diese Weise verdient, erstens kein Maß hat, nicht bestimmt wird aus dem wirklich produzierten Reichtum, sodass in dem Maße, wie der produzierte Reichtum wächst, auch das wachsen würde, was ein Arbeiter davon bekommt. Zweitens hängt der Lohn nicht ab, taugt nicht für das Bedürfnis und den Bedarf eines Menschen. Und drittens hat der Lohn auch kein Maß in der Leistung, die ein Mann dafür abliefern muss, die ihm zwangsweise vom Kapitalisten vorgesetzt wird. Daraus folgt, dass der Lohn unmöglich ein für das Interesse des Arbeiters brauchbares Mittel sein kann. Umgekehrt, dann muss der Lohn offenbar für ein anderes Interesse als das des Arbeiters genau das Richtige sein und dafür erfunden worden sein. Und dieses Interesse, das ist meine Behauptung, ist das kapitalistische Interesse, aus der Benutzung dieser Lohnarbeiter Gewinn zu schlagen. Man kann sich die Sache vielleicht so normal vergegenwärtigen. Das Ziel jeder Produktion im kapitalistischen Fabriken, das weiß hoffentlich jeder, ist nicht, Güter herzustellen für den Verzehr. Das maßgebliche Ziel heißt, dass Waren produziert werden müssen, die für ihren Verkauf taugen und in diesem Verkauf Geld einspielen. Und zwar mehr Geld, als die Produktion dieser Dinger gekostet. Und zwar möglichst viel mehr. Denn diese Differenz misst den kapitalistischen Gewinn, von dem der Kapitalist selber unumwunden sagt, dies ist der Zweck seiner ganzen Bemühungen. Weil das so ist, haben Unternehmer das Ziel, dass sie die Stückkosten, mit denen sie ihre Waren produzieren, möglichst klein halten gegenüber dem Marktpreis, zu dem diese Stücke zu verkaufen gehen. Denn durch diese Differenz pro Stück und an der Anzahl der verkauften Stücke hängt ja, was der Mann an Gewinn einspielt. Das heißt für den Lohn, dass daraus eine tödliche Konsequenz erwächst. Das heißt nämlich für den Lohn, dass er möglichst wenig pro Stück betragen muss. Und daraus folgt erstens, der Lohn muss absolut niedrig sein. Er ist als Kost negativ bestimmt zu dem Überschuss, der rauskommen soll. Je niedriger er ist, umso kleiner der Anteil, der sich auf die produzierten Stücke verteilt. Und zweitens folgt für den Lohn, er muss eine Leistung locker machen, die möglichst viele Stücke pro Zeit hervorbringt. Denn durch diese Steigerung der Leistung verkleinern sich noch einmal relativ gesehen die Lohnstückchen, die sich auf die Waren verteilen. für dieses Interesse möglichst wenig Lohn, aber möglichst viel Leistung, um noch einmal relativ den Lohn pro Stück zu senken. Für dieses Interesse des Unternehmers ist die Formel Geld für Zeit, der Zeitlohn, genau das passende Instrument. Denn der Stundenlohn garantiert ihm ja, dass der Lohn, den er wegzahlt, fix ist. Eine Stunde bringt 15 Mark. Und die Leistung, die er in dieser Zeit locker machen kann, so flexibel ist, dass sie ihm erlaubt, die Stückkosten, die Lohnstückkosten, die anfallen, so zu senken, wie er es gern möchte. Diese Lohnform garantiert, dass die Erhöhung der Produktenzahl ein ausschließliches Mittel der Gewinnsteigerung ist. Und das eröffnet ihm neben diesem Mittel der Lohnstückkostensenkung und damit der Gewinnsteigerung noch gratis die freie Verfügung über die Arbeitszeit in der jeweils gewünschten Portion. Geld ist ja an Zeit gebunden und deswegen zahlen Kapitalisten immer für die Zeit, die Leistung bestimmen sie noch, die sie die Leute benutzen. Benutzen sie weniger, kriegen sie sie weniger. Kriegen sie weniger. Wollen sie mehr benutzen, nutzen sie das Interesse der Leute an mehr Verdienst, weil sie dringend darauf angewiesen sind, aus und diktieren ihnen Überstunden. Das hat für den Lebensalltag eines Menschen enorme Konsequenzen. Das, was ein Mensch seine freie Zeit im Leben nennt, wird nämlich damit degradiert zu einer abhängigen Variable des Arbeitszeitbedürfnisses eines Kapitalisten und seiner jeweiligen Veränderung. Der Mensch wird zum Dödel gemacht, der mit seinem Freizeitbedürfnis rund um die Uhr durch die ganze Woche gescheucht, durchs ganze Jahr gescheucht wird, je nach Interesse des Kapitalisten, wann er wie viel Arbeitszeit aus diesem Menschen herausholen möchte. Der erste Punkt, an dem man das sehen kann, ist der Arbeitstag. Die Freizeit, auf die es dem Menschen doch als eigentlichen Zweck ankommt. Die Arbeitszeit ist ja nur das Mittel zum Gelderwerb. Die Freizeit ist im Arbeitstag bestimmt als das bloße Anhängsel der Arbeitszeit. Freizeit ist das, was übrig bleibt, wenn die Arbeitszeit gelaufen ist. Was dann kommt, das kann jeder, der arbeiten geht, aus Erfahrung sagen, ist noch lange nicht das Reich der Freiheit. Dann geht noch nicht der Spaß los. Dann kommt zunächst einmal die Notwendigkeit, allerlei Zeug zu erledigen, das man erledigen muss, damit man am nächsten Tag wieder fit auf der Matte steht. Reproduktionsnotwendigkeiten bestimmen einmal das erste Stück der Freizeit, die insofern gar nicht frei ist. Dazu gehört das Kochen, dazu gehört das Einkaufen, genauso wie die Notwendigkeit, dass man einfach abschlafen muss, entspannen muss, sich erholen muss, bevor man wieder so bei Kräften und so aufgeweckt ist, dass man sich wie ein Tölpel anzieht. Was dann noch bleibt, wenn die Notwendigkeiten in diesem Abteil Freizeit abgehakt sind, das wäre gewissermaßen erst der Beginn, wo die Zeit wirklich frei ist, und zwar für die freigesetzten Bedürfnisse und Wünsche, die so ein Mensch hat. Und auch dieser Teil ist dummerweise dreifach beschränkt. Denn was in diesem Bröckchen noch zu erledigen geht, an Gelüsten, hängt erstmal sehr maßgeblich ab von dem Geld, das einer verdient und an dem sich entscheidet, ob er zum Beispiel mal ausgeht, um schön zu essen, oder ob er das lieber bleiben lässt. Es hängt zweitens noch etwas ganz anderes davon ab, wenn er sich solche Gemüse einmal leistet. Da merkt man die zweite Beschränkung. Wer nämlich sagt, jetzt haut er endlich mal auf die Pauke, weil die Notwendigkeiten erledigt sind und in die Disco zieht und sich auf den Standpunkt stellt, wir machen durch bis morgen früh, der erinnert sich und seinesgleichen sehr schnell an den nächsten Arbeitstag, bei dem man fit und ausgeruht antreten muss. Die Wiederholung der Arbeitszeit macht sich da als Schranke für seine eigene Freizeit am Vortag geltend. Bedürfnis geht nicht, weil sonst morgen die Arbeit nicht flutscht. Und der dritte Punkt schließlich, Leute, die lang genug mal Luft haben. Oder auch den Verschleiß ihrer Gesundheit ein bisschen mit befördert haben dadurch, dass sie allzu oft nach getaner Arbeit noch über die Stränge gehauen haben, kriegen die Gesundheit als Problem und Schranke zu spüren, nach der sich dann plötzlich Freizeitbedürfnisse ausrichten müssen. So Diskothekenhengste, die mit 20 noch auf die Piste gehen und sagen, wir machen einen drauf, werden nach 10, 15 Jahren Arbeitsleben etwas bescheidener und ziehen plötzlich Hagelutentee und Bäumerunterwäsche den Biergarten vor. Das ist der Tribut, den so ein Mensch in der Zeit, die eigentlich seinem Bedürfnis gehören soll, der Notwendigkeit zeugt, dass er sich für die Arbeit wiederherstellen muss und der Verschleiß seiner Gesundheit in der Arbeit es nicht erlaubt, ihn auch noch in der Privatsphäre voranzutreiben, sondern ihm die Notwendigkeit aufnötigt, Gesundheitspflege zum Programmpunkt seiner Freizeit zu machen, damit er den Gesundheitsverschleiß in der Arbeitszeit durchsteht. Das ist Freizeit als Anhängsel getaner Arbeitszeit im Arbeitsmarkt. Der zweite Punkt, der was Arbeitsmarkt aufteilen kann, ist der folgende. Wenn ein Mensch 8 Stunden arbeitet, dann ist noch lange nicht damit entschieden, wo eigentlich seine Freizeit platziert ist innerhalb des 24-stündigen Tages. Wenn ein Schicht 8 Stunden dauert, ist nämlich überhaupt nicht damit entschieden, dass sie um 9 beginnt und um 17 Uhr beendet ist. Es gibt Schichtbetrieb und das heißt, dass diese 8 Stunden der Arbeitszeit einmal rund um die Uhr verteilt sein können. Von 8 bis 16, von 16 bis und so weiter. Das eröffnet für den Menschen neue Alternativen, die auch nicht gerade lustig sind. Entweder der Mann arbeitet nachts, dann kommt er vielleicht in den Genuss, endlich mal einen Waldspaziergang bei Sonnenlicht zu machen. Von diesen 8 Stunden, die rund um die Uhr platziert sein können als Arbeitszeit und dann negativ bestimmen, welcher Teil des Tages oder der Nacht Freizeit heißt, von diesen 8 Stunden ist noch nicht einmal gesagt, dass sie diese 8 Stunden bleiben. Dass also die Dauer der Arbeitszeit fix wäre. Der 8-stündige Normalarbeitstag ist ja bekanntlich nur der Ausgangspunkt für durchaus erlaubte Überschreitungen dieser Arbeitszeit, Überstunden genannt. Das bringt den Menschen das zweifelhafte, schon erwähnte Ergebnis, dass er mehr Geld in der Tasche hat, aber um den Preis, dass er sich dafür mehr verschlissen hat, mehr anstrengen musste und längere Zeit in der Fabrik gewesen ist, also Abbruch an seiner Freizeit dafür bezahlen musste. Es bringt ihn in eine etwas prekäre Lage, weil die Ausdehnung der Arbeitszeit und Anstrengung sein Erholungsbedürfnis vergrößert bei verminderter freien Zeit, in der er dieser Erholung nachgehen könnte. Von den Gelüsten und Schläfen ist da zunächst mal überhaupt nichts mehr zu sehen. Ein vierter Punkt ist noch zu den 8 Stunden zu sagen, von denen dann die Freizeit bloß das Anhängsel ist. Sie geht los, wenn die aufhört. Zu diesen 8 Stunden werden immer schon Notwendigkeiten für das Verrichten der Arbeit dazu gezählt, zeitlich, ohne dass sie im Lohn als solche berücksichtigt werden. Wer 8 Stunden arbeitet, weiß genau, dass wenn die Arbeit um 9 Uhr losgeht, er seinen Wecker um 7 stellt. 1 Stunde Frühstücken, 1 Stunde Anfahrt, egal wie die Zeiten heißen mögen. Dazu das Umkleiden am Arbeitsplatz und so fort sind notwendige Verrichtungen, um sich in Stand zu setzen, die Arbeit zu verrichten. Also garantiert keine Freizeit. Beim Lohn aber stellen sich alle Unternehmer auf den Standpunkt mit gewerkschaftlichem Segen, dass sie als Freizeit gelten, also keinen Lohn bekommen. Das macht also für den Menschen neben seinen 8 Stunden, die ihm 8 Stunden Löhne bringen, 2 bis 3 Stunden unbezahlte Arbeitszeit, weil sie die Freizeit berechnet wird. Man merkt also, dass der Arbeitstag gewissermaßen ein Kaugummi ist, den man ziehen und dehnen kann und der die unangenehme Eigenschaft hat, wie viel Freizeit ein Mensch und wo platziert innerhalb der 24 Stunden überhaupt bekommt, das ist ein Abfallprodukt einer Kalkulation, die er da nicht in der Hand hat, sondern die der Unternehmer mit ihm anstellt. Die Arbeitswoche summiert sich einerseits aus solchen harten Arbeitstagen. Das Erste, was einem Menschen an der Arbeitswoche auffällt, ist eine sinnige Unterscheidung an den doch an und für sich gleichen Arbeitstagen. Der Montag ist am meisten gehasst, weil er vom Freitag am weitesten entfernt liegt. Am Wochenende dann stellt sich jeder Mensch auf den Standpunkt, endlich frei. Und wer den Ausruf schon mal getan hat oder den Seufzer in sich verspürt hat, soll mal überlegen, was damit eigentlich über sein Tagwerk behauptet ist. Wenn einer am Wochenende sagt, endlich frei, dann gibt er den Kommunisten recht. Insofern nämlich gibt er ihnen recht, als er damit sagt, der Arbeitstag und das, was hinten dran kommt, die sogenannte Freizeit, lässt sowieso nie einen freien Raum dafür, dass ich einmal tue, was für mich ein frei gewähltes Bedürfnis ist, worauf ich Lust habe. So ein Mensch gibt zu, dass ihm der Arbeitstag bestenfalls in wie genügendem Maße auch immer die Zeit dafür lässt, sich wieder für seine Arbeit herzustellen. Keinesfalls aber die Zeit dafür, endlich einmal zu tun, was er möchte. Sonst wäre es nicht das Aufatmen am freien Wochenende. Wer das tut, endlich Wochenende zu sagen, der gibt eben zu, dass Reproduktion, das sich wiederherstellen für die Arbeit, ein Zwang gegen den Menschen ist. Ein Zwang nämlich dahingehend, dass alle Bedürfnisse, die er über das hinaus haben mag, nicht zählen. Selbst dieser Standpunkt, endlich frei am Wochenende, ist noch eine Unwahrheit. Die Gewerkschaft belegt es mit dem Slogan, mit dem sie bis heute angibt. Samstags gehört Fatih mir, haben einmal die kleinen Götze der Nation auf einem Plakat sagen dürfen. Samstags gehört Fatih mir, behauptet schon wieder als den guten Grund für den freien Samstag, nicht etwa, jetzt muss der Mann einmal zu etwas kommen, der unter der Woche zu nichts kommt, sondern es gibt noch gewisse Pflichten, die Familienpflichten nämlich, die unter dem geregelten Arbeitstag neben der Produktionszeit leiden. Und die verlangen, dass man einen freien Samstag braucht, damit der Vater sich um die Kleinen kümmert. Jeder kennt den Ablauf des freien Samstags insofern. Da fällt an, was in der Woche eben liegen geblieben ist, an familiärer Betreuung zum Beispiel. Da werden die Schulaufgaben und Klassenarbeiten, vielleicht auch mal ein Zeugnis der lieben Kleinen durchgesprochen, die Noten, der Lehrer, die Sorgen, die die Eltern mit Freien haben. Dann fällt der Schwimmbadbesuch manchmal schon von selbst ins Wasser, wenn es stumm ist. Oder aber er fällt anderen Notwendigkeiten zum Opfer, die sich seltsamerweise auch immer am Wochenende konzentrieren. Neben den Familienpflichten ist der Standpunkt, jetzt habe ich endlich für mich Zeit, auch darin unwahr, am freien Wochenende, dass der Mensch, der das freie Wochenende verlebt, damit konfrontiert wird, dass er in der Woche liegen gebliebene Notwendigkeiten am Wochenende jetzt endlich einmal tun kann. Das unterscheidet sich dann bei den Menschen. Die einen graben endlich ihren Garten um und säen ihre Petersilie. Andere reparieren ihren Toaster oder schweißen ihr Auto und so fort. Und selbst das einmal unterstellt, als die erledigten Notwendigkeiten, die man innerhalb der Woche nicht zustande gebracht hat, obwohl man es wüsste. Selbst das einmal unterstellt, ist immer noch nicht der Rest vom freien Wochenende ein Vergnügen. Wer etwa meint, er könnte die Lust von 6 Tagen, der nicht stattgegeben wurde, auf den Samstagabend gewissermaßen zusammendrängen. Hat sich das schwer geschnitten, oder? Stellen doch in dem seltsamen, verkrampften Bemühen, dass man ausgerechnet am Samstagabend ortsmäßig drauf sein muss. Der Beschluss zur Lust ist nicht ein Stachel derselben, sondern der Tod derselben. Muss aber sein, weil das die einzige Zeit ist, die vor dem blauen Montag dafür Raum bietet. Damit ist aber auch schon alles gesagt. Wer entschließen muss, fröhlich zu sein, hat den Genuss schon wieder durchgestrichen. Und wer sich dennoch daran hält, dass er den Bierkonsum des Wochenendes zum Gradmesser seiner befriedigten Begierde macht, der kriegt schon wieder am nächsten Tag die Rechnung präsentiert, nämlich am blauen Montag. Schon wieder macht sich die Arbeitszeit als Schranke geltend, die den Menschen in den letzten Poren seiner sogenannten freien Zeit diktieren, was für ihn gut ist und was nicht. Das Arbeitsjahr schließlich beginnt auch oder wird unterbrochen von einem Seufzer der Menschen. Von dem Seufzer der Menschen, endlich Urlaub. Das ist schon mal eine Kritik an der Leistung des freien Wochenendes. Wenn er sagt, endlich Urlaub, gibt damit schon wieder zu, dass das freie Wochenende offenbar auch nicht der Ort war, wo er seine Neigungen austoben konnte, sodass er befriedigt wäre. Er sagt, nein, dazu brauche ich extra den Urlaub. Auch im Urlaub ist nicht viel davon zu sehen, dass dann die große Freiheit bei freie Zeit des Menschen anbricht, sodass er tut, was ihm wirklich Spaß macht. Wer nämlich in Urlaub fährt, tut es für gewöhnlich mit dem Spruch, jetzt endlich einmal richtig ausspannen. Sagt also schon, dass ein guter Teil dieser Zeit damit ausgefüllt ist, dass er damit beschäftigt ist, einfach von den getanen Anstrengungen abzuschlaffen, sich zu erholen, sich wieder zu regenerieren, damit er sich ein weiteres halbes Jahr durchschlägt. Man merkt also, dass die Arbeitstage, die freien Wochenenden, der Urlaub innerhalb der Jahresarbeitszeit immer so etwas wie die wechselseitige Kritik aneinander sind. Das Wochenende kritisiert den Arbeitstag. Darin geht ein Bedürfnis in der freien Zeit nicht unterzubringen. Der Urlaub kritisiert das Wochenende. Auch im Wochenende geht offenbar dem Bedürfnis gar nicht stattzugeben. Das hört sich auf, wenn man die Lebensarbeitszeit eines Menschen betrachtet. Wenn sein Arbeitsleben rum ist, dann endlich gibt es den Punkt, wo der Mensch erstmals ganz Zeit für sich hat. Ohne dass sie dafür benutzt werden müsste, dass er sich wieder zum Knecht der Wiederherstellung seines Organismus für die Arbeitszeit macht. Denn die gibt es ja für ihn nicht mehr als Rentner. Erstmals hat er Zeit für sich. Aber wann? Wenn seine Kraft und seine Lebensenergie durchs Arbeiten verbraucht ist, sodass er dafür gar nicht mehr taugt. Das kriegt der Mensch dummerweise zu spüren. Bei gar nicht wenigen Rentnern ist nämlich mit dem Zeitpunkt, wo sie endlich einmal Zeit für sich haben, auch ziemlich die Genussfähigkeit dahin, ihre Gesundheit, ihre ganze körperliche Verfasstheit, die man mitbringen müsste, damit man überhaupt noch genießen kann, was man da einmal in seinem Leben an schönen Dingen machen und anstellen wollte. Stattdessen, statt dass fidele Rentner die Republik bevölkern, gibt es für die allermeisten Rentner nicht mehr einen Arbeitstag von 24 Stunden, aber einen Gesundheitstag von 24 Stunden. Die sind nämlich 24 Stunden rund um die Uhr damit beschäftigt, in Praxen zu kommen und ihr Rheuma zu pflegen und darauf aufzupassen, dass sie nicht auseinanderfallen. Da trifft sich natürlich gut, und das ist die Kehrseite des Rentner-Daseins, dass mit der verblichenen Genussfähigkeit auch die Knete gar nicht da wäre, mit der man ihr nachgehen könnte. Rentner sind nämlich arm in aller Regel. Und auch das sollte man mal als Urteil über die Lohnarbeit sich zu Herzen nehmen. Das heißt nämlich, dass nach 40 bis 50 Jahren Schächterei, so man so lange darf, ein Mensch die Fabrik als armer Mann verlässt. Er hat in seinem Leben keine Reichtümer angeschafft, von denen er jetzt im Alter zehren könnte. Umgekehrt, arm ist er und deswegen schon zu Lebzeiten vom Staat dazu verdonnert worden, Rentenbeiträge und ähnliche Zwangsbeiträge zu zahlen, bei deren Ausgabe der Staat sich jetzt knausrig geht. Mein Fazit aus dieser Abteilung Leistungslohn heißt, Zeitlohn heißt, dieser Lohn, in dem das Geld, das einer verdient, an die Zeit gekoppelt wird, in der er sich mit seiner Leistung zur Verfügung stellt, macht eine ganze Klasse von Menschen zum Mittel des Geschäfts rund um die Uhr und je nach Bedarf. Und das zeigt, wie verlogen der Satz ist, über den viele von uns ihr Abituraufsatzthema zusammengebastelt haben. Der Satz nämlich, dass der Mensch arbeitet, um zu leben. Die Wahrheit heißt für den Lohnarbeiter umgekehrt. Er lebt, um zu arbeiten. An dieser skandalösen Einrichtung der Lohnarbeit in Gestalt des Zeitlohns gab es einmal eine Kritik von Kapitalisten. Die haben nämlich gemeint, für sie wäre es eigentlich besser, wenn es gelänge, für den Arbeiter so etwas wie ein Interesse in die Welt zu setzen, die Mehrleistung zu bringen, die der Kapitalist von ihnen will. Er hat einen Verdacht gegen den Zeitlohn gehabt, der gute Unternehmer. Dass nämlich Arbeiter bemüht sind, eine laue Kugel zu schieben, statt dem Interesse des Kapitalistenrechnung zu fragen, die Zeit mit möglichst viel Arbeit vollzupacken. Und also haben Kapitalisten gemeint, dafür müsste es eine neue Einrichtung geben, die das wahr macht. Proleten an ihrer Ausbeutung interessiert zu machen. Dafür haben sie ein Angebot in die Welt gesetzt, namens Leistungs- oder Akkordlohn. Und es beruht dieses Angebot auf einem einfachen Kalkül. Wer mehr Stück pro Stunde produziert, soll mehr Geld bekommen. Die Gemeinheit, die bestand uns liegt zunächst auf der Hand. Das Interesse an mehr Geld auf Seiten des Arbeiters wird durch dieses Angebot notwendig damit verknüpft, dass er deswegen an seinem Mehrverschleiß interessiert sein muss. Also den Vorteil auf der einen Seite nur um den gravierenden Nachteil auf der anderen Seite überhaupt ins Visier nehmen kann. Dass überhaupt Leute auf dieses Angebot eingehen, unterstellt natürlich, dass sie als arme Schlucker aus dem Zeitlohnsystem hervorgehen. Also nicht die Freiheit haben, wenn sie in ihren Geldbeutel schauen, diesen Schwindel auch einer dankenswerter Weise abzulehnen. Dabei ist es nun gar nicht einmal so, dass der Leistungslohn das Interesse des Arbeiters erfüllen würde, nämlich in der Hinsicht, dass mehr Leistung, also mehr Stück pro Stunde, sich auch wirklich lohnwirksam widerspricht, in mehr Lohn eben. Zunächst einmal ist nämlich mit dem Leistungslohn Folgendes beschlossen. Jede Leistungsminderung, ganz unabhängig vom Willen eines Arbeiters, senkt automatisch den Lohn. Darunter fällt der erste Punkt. Mit dem Leistungslohn ist verlangt, dass jeder Arbeiter wie ein Durchschnittsmuskelmann seiner Klasse funktioniert. Aber jeder weiß doch, dass es kleine und große, dicke und dünne gibt. Dass man selber schlechte und gute Tage hat. Was immer von diesen Faktoren den Menschen außer Stand setzt, ein durchschnittliches Maß an normaler Leistung zu bringen, ist mit dem Leistungslohn sofort als Lohnabzugsgrund festgeschrieben. Und der zweite Punkt, wenn ausnahmsweise einmal die Bedingungen des Arbeitens es verunmöglichen, in der gewohnten durchschnittlichen Leistung oder darüber hinaus zu arbeiten, ist schon wieder ein Lohnsenkungsgrund mit dem Leistungslohn festgeschrieben. Schweißer auf der Werft kennen dieses Problem, wenn irgendwelche angefrorenen Stücke nicht in der üblichen Zeit und Geschwindigkeit zu verschweißen gehen, weil man erstmal mit Auftaucharbeiten beschäftigt ist. Schon ist ihnen ein Lohnverlust sicher. Und selbst dann, wenn die Leute die geforderte Leistung und die entsprechende Steigerung darüber hinaus bringen. Ist es gar nicht wahr, dass sich solche Leistungssteigerung in Lohnsteigerung ummünzt? Kapitalisten haben nämlich das Interesse, und das machen sie wahr, wann immer Leistungssteigerungen von den Arbeitern hingeblättert werden, die Vorgabezeiten zu überdenken, die sie diesen Leuten geben. Anders ausgedrückt, das Leistungsniveau ständig anzuheben, das sie in einer Zeiteinheit von den Leuten verlangen. Damit ist aber nur eine Form gefunden, wie man nach getaner Leistungssteigerung die Leistungssteigerung als Mittel der Lohnsenkung benutzt. An diesem Punkt, wann immer die Leistung gesteigert wird, schreiten Kapitalisten dazu, einfach das Leistungsniveau zu erhöhen, das jetzt als 100% gilt, macht sich schlagend deutlich, dass der Lohn gar nicht, das umgekehrt, dass die Leistung gar nicht als Mittel für die Lohnsteigerung taugen soll, sondern umgekehrt. Der Lohn soll taugen, um mehr Leistung aus den Leuten rauszuschlagen. Diese Umkehrung enthält den Zweck, dessen wegen der Leistungslohn wirklich erfunden worden ist. Nämlich das kapitalistische Interesse, dass eine Leistungssteigerung dadurch garantiert sein soll, dass der Lohn, der gezahlt wird, an die jeweils erbrachte Leistung und ihre Überschreitung gekoppelt wird. Und zwar so, dass die Senkung der Lohnstückkosten, die der Kapitalist seines Gewinnes wegen bei jeder Ware haben möchte, dadurch garantiert ist, dass der Lohn gar nicht mit der Leistung steigt, weil jedes Mal nach gesteigerter Leistung der Lohn relativ gesenkt wird. Akkordlohn ist insofern ein ziemlicher Schwindel über das, was der Leistungslohn ist. Bei Akkord hat man sich nämlich vorstellen sollen, dass da das Interesse des Arbeiters an viel Lohn und das Interesse des Kapitalisten an ordentlicher Leistung in einem herzlichen Gleichklang stehen. In Wahrheit ist das der schräge Otto. Das Einzige, was da im Gleichklang steht, das ist das kapitalistische Interesse Nummer 1, viel Leistung, und das kapitalistische Interesse Nummer 2, bei wenig Lohn. Für den Arbeiter heißt das, dass dieses kapitalistische Angebot ihn erst nicht reicher macht, aber zweitens damit eines garantiert ist. Was der Mann zuvor einmal wollte, nämlich durch mehr Leistung seinen Lohn zu steigern, das muss er jetzt wollen, um den alten Lohn überhaupt zu behalten. Denn wenn das Leistungsniveau erhöht wird, das zu einem 100%-Lohn führt, dann muss er nach einer Senkung der Vorgabezeiten mehr Leistung bringen, um dasselbe Geld in Händen zu haben. Es ist mit dieser Lohnform eine zweite elementare Lüge über die Lohnarbeit ein für alle Mal widerlegt. Und diese Lüge heißt, dauernd von Politikern in Sonntagsreden präsentiert, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wahr ist daran nur so viel. Auf die Leistung kommt es schwer an im Kapitalismus, aber nie als Kriterium der Entlohnung. Hier mache ich jetzt einen Einschnitt, das Weitere erzählt die Gisela. Wenn es bis hierher Einwände oder Diskussionsbeiträge gibt, dann können die vorgebracht werden. Und zunächst noch was sagen möchte, dann frage ich erstmal vor, ich bin nicht verstanden. Ich habe mich schon angekündigt, noch zwei Teile abzubieten. Der erste heißt Lohn vom Arbeitsplatz. Das mag zunächst absurd klingen, alles, was ich dann noch nicht gebraucht habe, ist separat, auch der das mit gemeint. Der zweite betrifft die Verdienstung. Vom Standpunkt des gehobenen kapitalistischen Anspruchsdenkens gibt es eine Kritik an den Leistungslohn, wie Leute ihn erwarten. durch die Verknüpfung von Geld und Stück es den Poeten zum eigenen Interesse zu machen, seine Leistung zu steigern, mittels Lohnanreiz. Die kapitalistische Kritik an dieser Methode der Leistungssteigerung lautet doppelt. Erstens, darin macht man sich ja vom Leistungswillen des Arbeiters abhängig. Zweitens, darin ist die pro Stunde erzielbare Stückzahl vom Leistungsvermögen des Arbeiters abhängig. Und Leistungswillen insofern, als ja das Lohninteresse für die Mehrleistung benutzt wird im Akkordlohn. Was notwendig macht, dass zumindest zunächst Mehrleistung auch zu Mehrlohn führt. Das heißt im kapitalistischen Standpunkt. Er hat jetzt zwar statt beispielsweise vorher für 15 DM Stundenlohn nicht 15 Stück, sondern 20 Stück bekommen. Aber er zahlt auch 20 Mark. Es ist also Mehrleistung pro Stunde erbracht worden, ohne dass sie automatisch eine Senkung des Lohn, der Lohnkost pro Stück bewerkstelligt hätte. Diese Kritik hat Wolf eigentlich schon angesprochen. Die führt nämlich dazu, zu dem Bedürfnis des Kapitalisten, in der Folge dann eben den Lohn pro Stück, kaum 21 Stück, zu senken, dass für ihn die Lohnkost pro Stück eben fällt. Das Ideal heißt also, man müsste es hinkriegen, den Arbeiter zu Höchstleistungen zu zwingen, ohne überhaupt auf das Mittel Geldanreiz setzen zu müssen. Man müsste es hinkriegen, bei fixen Stunden, beispielsweise 15 Mark, Leistungssteigerung zu erzwingen, die darin automatisch Lohnstückkostensenkung wäre. Die zweite Kritik am Leistungswillen. Man macht sich vom Leistungsvermögen des Arbeiters abhängig. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein Handnähbetrieb, wo von Hand Klamotten genäht werden. Leistungswillen hin oder her. Das Vermögen einer Frau an einer Nähmaschine, mehr Klamotten pro Stunde zu bringen, hat eine objektive Schranke am menschlichen Bewegungsablauf, sag ich mal. Mehr als fingerfertige Finger geht nicht. Diese beiden Kritiken des Kapitals am klassischen Akkordlohn. Abhängig vom Leistungswillen, abhängig vom Leistungsvermögen des Arbeiters zu sein. Hat das Kapital nach dem Motto zwei Fliegen mit einer Klappe gelöst. Die Lösung heißt Veränderung des Arbeitsplatzes. Beispiel, ich bleibe bei meiner Näherei. Der Kapitalist kauft sich ihm anstatt seiner fingerfertigen Damen einen MC-Nähautomaten, da werden nur die Stoffballen eingespeist, der Automat wickelt computergesteuert nach Programm das Zuschneiden, Zusammennähen etc. ab und spuckt hinten die fertigen Trümmer aus. Was ist da passiert? Der Kapitalist hat sich von den Grenzen menschlichen Leistungsvermögens dadurch unabhängig gemacht, dass er das Geschick der Näher quasi zur objektiven Eigenschaft des Arbeitsmittels selbst gemacht hat. Deren Fähigkeiten und Fertigkeiten sind jetzt Qualität eines technischen Apparats. die Stückzahl, die dieser Apparat pro Zeit auszuspucken vermag, ist also auch unabhängig von dem, was ein Mensch in seiner Physis so beim besten Willen zu bewerkstelligen vermag. Kaum hat der Kapitalist diesen Nähautomaten, hat er einen neuen Arbeitsplatz kreiert. Der Arbeitsplatz heißt Maschinenbediener. Die Näherin hat also jetzt einen neuen Job. Sie steht da und speist Stoff ein, wechselt die Werkzeuge des Automaten, wann das erforderlich ist, und transportiert das Ergebnis ab. In diesem Arbeitsplatz entdeckt der Kapitalist eine neue Gelegenheit. Jetzt, wo er in der Maschine das Geschick und so weiter der Frau gegenübergestellt hat, als objektive Eigenschaft der Maschine, ist es ihm erlaubt, das Arbeitstempo der Frau zum Anhängsel der Laufgeschwindigkeit der Maschine zu machen. Wann die also einspeist, wann die abnimmt, also wegträgt und so weiter, wird ihr diktiert von der Fähigkeit der Maschine eben in gegebener Zeit so und so viele Stücke auszuspucken und so viele Rohstoffe zu verarbeiten. Anhängsel der Maschine. Ein Anschauungsmaterial für diese Behauptung kennt jeder, das Fließband. Da diktiert in der Tat ein technisches Mittel den Menschen von vorne bis hinten den Arbeitsplatz. Jetzt ist ein schönes Stückchen gelungen, was einst der Lohnanreiz bringen sollte. Steigerung der Leistung pro Stück. Pro Zeit. Bewerkstelligt jetzt die Maschine, indem sie quasi als technischer Sachzwang dem Arbeiter den Arbeitsrhythmus aufdrückt. Das Lohninteresse kommt hier nur noch negativ. Kein Lohnanreiz, sondern die Drohung, wenn du mit der Maschine nicht mitkommst, verlässt du den Arbeitsplatz. Das Fazit, der Kapitalist hat es geschafft, technisch Höchstleistungen zu erzwingen, ohne dass er auf das Mittel Lohnanreiz überhaupt noch angewiesen wäre. Er kann es also zu Wege bringen, dass bei fixen Stundenlohn die Stückzahl sich vervielfacht und dies für ihn automatisch eine Senkung der Lohn, dass die Leute an den Senkungen ununterbrochen und dermaßen schnell arbeiten müssen. Fließbänder kann man langsam stellen, abschalten etc. Ein Zwang ist es überhaupt nur für den Menschen, weil in diesem technischen Mittel der Ausbeutungssinne seines Unternehmers entgegentritt, mit der Technik so für sich betrachtet wird es also nichts. Ebenso wenig, wie es an Hochöfen liegt, die man angeblich nicht abschalten kann, dass die Menschen nicht nur intensiv arbeiten, sondern auch rund um die Uhr arbeiten müssen. Wenn es denn schon stimmt, dass man Hochöfen nicht abstellen können soll, dann sollen sie doch nachts alleine laufen. Was heißt es, vom Kapital jetzt organisierte Verhältnis für den Arbeiter? Erstens, dank Einsatz dieses Nähautomaten, mein Beispiel, steigt die Produktivität der Arbeit um ein Vielfaches. Der gebrauchswertmäßige Ausstoß einer Arbeitsstunde hat sich vervielfacht, viel mehr Klamotten in derselben Zeit. Dieser wachsende gebrauchswertmäßige Reichtum heißt für den Arbeiter überhaupt nicht, dass er sich öfter mal ein neues Drum kaufen kann. Der Zweck der Operation war ja gerade, seinen Anteil, den Lohnanteil am Wertprodukt einer Stunde zu vermindern, ihn also relativ gesehen mehr auszuschließen von dem Reichtum, den er produziert. Zweitens, die pro Stück, also was heißt die pro Jacke, aufzuwendende Arbeit hat sich eminent vermindert. Das heißt für den Arbeiter nicht, dass die Arbeit jetzt leichter wird, weil ihm dieser Automat einiges abnimmt. Arbeitslinien, die früher von Hand zu verrichten waren. Genau umgekehrt. Der kapitalistische Standpunkt heißt, wenn Arbeitsgänge wegfallen, dann haben die anderen verbleibenden bzw. neu entstandenen umso schneller zu gehen. Die Maschine gibt das Tempo vor. Drittens, die Verminderung der Arbeitszeit, die notwendig ist, um ein Stück hervorzubringen, heißt überhaupt nicht, dass der Mensch jetzt kürzer arbeiten darf. Ganz im Gegenteil. Ja, wenn sich jetzt das Ergebnis der Stunde mehr lohnt, dann besteht doch das Interesse, diesen Vorteil umso öfter auszunutzen. Also so eine Stückkostensenkung ist nicht der Auftakt für eine Arbeitszeitverkürzung, eher schon der Stachel zur Arbeitszeitverlängerung. Viertens hat diese Organisation der Ausbeutung den Arbeitern ein neues Problem an den Hals geschafft. Das Tausendproblem. Der Kapitalist stellt sich den Standpunkt, solange die Maschine ununterbrochen läuft, hat der Mensch ununterbrochen an ihr zu spielen. Jede Minute Unterbrechung der Arbeit ist entgangener Gewinn. Damit ist die absolute Rücksichtslosigkeit eingerichtet. Selbst gegen Notwendigkeiten, die ebenso anfallen, wenn man 8 Stunden arbeitet. Man muss mal pinkeln gehen, man muss mal fressen und so weiter. Bloß deswegen gibt es überhaupt die Absurdität, dass Tausend ein Kampfziel von Arbeitern sind. Dass die glatt um eine Unterbrechung der Arbeit kämpfen müssen, bloß damit sie den Arbeitstag durchstehen. Der Kapitalist steht zu dieser Pause sehr einfach. Erstens, sie unterbricht die Produktion von lohnenverkäuflichen Waren. Also hat sie möglichst kurz zu sein. Zweitens, insofern in dieser Zeit Arbeit nicht in lohnenswert verkaufbaren Produkten sich niederschlägt, steht er zunächst mal auf dem Standpunkt, er will die nicht bezahlen. Drittens, die Pausen haben dann stattzufinden, wenn die Unterbrechung des Produktionsablaufes minimal ist. Wer bei Prima regelmäßig einkauft und die Augen etwas offen hält, dem könnte Folgendes auffallen. Das Verkaufspersonal tritt um 8 Uhr morgens an oder halb 8, weil sie irgendwas vorbereiten müssen. Um 8 Uhr geht es jedenfalls los. Und von 9 bis 10 geht die erste Schicht im Mittagsverkauf her. Die zweite Schicht geht von 15 bis 16 Uhr in den Platz. Also die einen essen dann, wenn sie gerade gefrühstückt haben, und die anderen machen Mittag kurz vorm Abendessen. Woher kommt das? Ja klar, wenn der Standpunkt heißt, Pause ist eine Unterbrechung der Benutzung, also ein Anschlag auf die lohnende Benutzung, dann wird sie eben dahin gelegt, wo es dem Gewinninteresse am wenigsten Abbruch tut, weil Bremer eben eh keine Kunden kommen. Also jedenfalls weniger. Das dritte, der dritte Punkt zur Pause heißt also, die Pause richtet sich nicht nach dem Bedürfnis des Menschen nach Unterbrechung der Arbeit. Umgekehrt, seine Bedürfnisse nach Unterbrechung der Arbeit haben sich nach der Pause zu richten. Dies erklärt, warum Arbeiter, die einerseits Pausen brauchen, andererseits Pausen auch wieder sehr lästig finden. Sie verlängern ihren Arbeitstag, ohne dass es überhaupt eine Zeit für den Menschen wäre, mit der er für sich etwas anfangen kann. Nun mag meine Behauptung in jeder größeren kapitalistischen Fabrik, die was auf sich hält, sei der Lohn völlig von der Leistung getrennt. Völlig unabhängig von der Leistung. Unglaubwürdig erscheint. Jeder Mensch weiß, oder zumindest wer mit der Frage einigermaßen befasst ist, dass zum Beispiel bei Daniel Benz jeder Arbeitsplatz nach Leistungspunkten bewertet wird, ein entsprechender Lohn zugewandt. Es scheint also, als würden die Leute doch nach Leistung bezahlen. Um diese Vorstellung etwas zu erschüttern, möchte ich mal der Frage nachgehen, wie an solchen Arbeitsplätzen eigentlich Leistung gemessen wird. Ich lese dazu mal ein Zitat aus dem Mantel-Tarif vor. Dann geht es darum, die Arbeitsplätze werden nach Belastungen durchgecheckt und dann in Belastungsgruppen einsortiert. Da heißt es, unter Belastung im Sinne der Belastungsstufen 1 und 2 sind sowohl Belastungen der Muskeln als auch der Sinne und Nerven zu verstehen. Die Belastung der Muskeln wird bestimmt durch den bei der Arbeitsausführung erforderlichen dynamischen oder statischen auf einseitigen Kraftaufwand. Die Belastung der Sinne und Nerven wird bestimmt durch die bei der Arbeitsausführung erforderliche Anspannung, die beim Wahrnehmen, Beobachten, Nachdenken und Reagieren. Was wird da gemacht? Wie wird da die Leistung gemessen? Es werden hier alle Arbeitsplätze, was immer der bestimmte Inhalt der Arbeit dort sein mag, gleich gemacht als unterschiedliche Arten und Weisen, die Naturseite des Menschen, also seine Physis und seine geistigen Potenzen zu nutzen. Es wird also die Frage aufgeworfen, wie viel Belastung welcher Muskelpartie? Wie viel Belastung des Hirns? Dafür gibt es dann Belastungspunkte, in denen wird es also ein Lohn zugeordnet. Kommt man in eine Belastungsgruppe, dann wird man entsprechenden Lohn zu dem entsprechenden Sachverhalt. Machen wir mal ein paar Spiele durch, die in diesem Marktvertrag in jedem System aufzufinden ist. Da geht es um eine Toastermontage am Band. Also Toaster, ein Frühstück. Da müssen die Leute, die am Band Rand sitzen, kommen halt diese Brücke angefahren, und sich irgendeine Schraube festziehen und was will. So. Jetzt kommt der Bewerter. Er erzählt über diesen Arbeitsplatz Folgendes. Er hat also so eine Tabelle, da steht drin, erstens Muskelbehandlung. Gewicht, Widerstand. Bewegtes Gewicht kommt irgendwie ganz wenig raus. Die Ferne in Metern und so weiter. Dann kommt Körperhaltung. Zwangshaltung im Sitzen oder Stehen gehen, keine Zwangshaltung im Sitzen gehen oder stehen. Dann kommt Sinnes- und Nervenwerkanspruch. Arbeitsbedingt vorwiegend wahrnehmen, sind alle Alternativen. Ja. Beobachten, nachdenken, reagieren. So. Jetzt geht er den Arbeitsplatz daraufhin durch, was an diesem vorliegt. Die erste Antwort unter dem Kapitel Muskelanspannung heißt: Gewicht gering. Toaster nicht schwer. Also, der Mann springt keine Tonnen. Zweiter Anlauf: Sitzt nur. Braucht nicht zu gehen, gibt es dann schon mal keinen Kopf. Nichts gehen. Drittens, der Anspruch der Teile: Arme. Füße, Ohren in Frieden gelassen. Vierte Antwort, nur Wahrnehmung erfordert. Nachdenken, beobachten, reagieren nicht. Was ist jetzt rausgekommen bei den Arbeitsplätzen? Hier findet eine Summe von Teilbelastungen statt, die sich dadurch auszeichnet, dass eine vorgestellte, fiktive Totalbelastung nicht stattfindet. Die Frau kriegt für Beinbenutzen keinen Punkt, der an den Backbeinen ist. Für Nachdenken gibt es auch keinen, man muss sie nicht, sie muss nur wahrnehmen. Eine sehr interessante Bewertung des Arbeitsplatzes. Die Gemeinheit besteht darin, dass ausgerechnet das, was diese Arbeit zur Tortur macht, hier vorstellig gemacht wird, wie die muss ja bloß und alles Mögliche braucht sie nicht. Kann ihr Gewichte stellen, ihre Beine nicht anspannen und so weiter. Machen wir es nochmal an der Kiste mit nur die Arme sind dran. Jeder Mensch, der schon mal eine Examensarbeit auf der Schreibmaschine getippt hat, weiß, dass die einseitige Belastung eines bestimmten Körperteils auf Dauer zum Muskelkrampf führt. Zweiter Punkt, die Frau muss nur wahrnehmen und nicht nachdenken. Jeder Mensch weiß, dass es eine Tortur für den Geist ist, 8 Stunden lang von jedem Gedanken und von jedem Interesse zu abstrahieren und sich auf die bloße Aufmerksamkeit zu beschränken. Konzentration auf den Punkt, an dem der Dilöt-Dings da angesetzt werden muss, der Lötkolben. Ausgerechnet die Einseitigkeit, die Geistlosigkeit der Tätigkeit, die jedem Mann aufgedrückt wird, wird vorstellig gemacht, wie eine Entlastung des Menschen von Ansprüchen, die der Kapitalist auch noch stellen könnte. Er könnte ja auch das Nachdenken verlangen. Tut er nicht, also gibt es dafür keinen Punkt. Bekannt gibt diese Betrachtung von Arbeitsplätzen einen sehr brutalen Anspruch des Kapitalisten. Die Kapitalisten denken die Sache Der hat Verzicht getan. Der hat sich doch gerade dessen enthalten, den Menschen zum Wein auch noch nachdenken zu lassen. Zwar ein absolut fiktives Interesse, ne? Die sollte ja Toaster schrauben und nicht über den nächsten Produktionsplan nachdenken. Mit Potenzial zueinander ziehen. Aber der Anspruch, der damit ausgeplaudert ist, ist brutal. Du gehörst in den Kauf und habe, also enthalte ich mich, wenn ich irgendein Körperteil an dir nicht benutze. Was ist das Ergebnis dieser Leistungsmessung? Jeder Arbeitsplatz bekommt einen Teil einer fiktiv angenommenen Gesamtbelastungspunktzahl zugeordnet. An jedem Arbeitsplatz fehlen also Punkte. So, jetzt hat der Mann 25 Punkte von einer fiktiv angenommenen Punktzahl von 80 oder sowas. Wenn er die Beine gleichzeitig bewegt und die Arme und die Ohren packen. Jetzt kommt der Übergang auf die entsprechende Minute. Ja, hier ist es nun. 20 Belastungspunkte. 20 hier pro Punkt 1 Mark, 20 Mark pro Stunde. 20 pro Punkt 10 Mark, 200 Mark pro Stunde. Sagen wir pro Punkt 1000 Mark, dann wird es langsam steigig. Was ich damit sagen will, von den Belastungspunkten auf einen bestimmten Lohn überzugehen, ist das Vortäuschen einer Ableitung aus dem Arbeitsplatz. Da besteht überhaupt kein innerer Zusammenhang. Es geht also auch offenbar umgekehrt. Erst gibt der Kapitalist den Lohn fest, den er zahlen will. Hinterher zählt er die Belastungspunkte, teilt den Lohn durch die Belastungspunkte, dann weiß er, den er zahlen wollte, dann weiß er, wie viel er für jeden Punkt bezahlen muss. Es wird also gar nicht aus den fiktiv gemessenen Belastungen am Arbeitsplatz der Lohn abgeleitet, sondern der Lohn steht vorher fest und er wird jetzt mit dem Schein versehen, als komme er genau von der Frau mit ihrem Toaster. Dieser Schein, der Lohn, sei ein Entsprechungsverhältnis zu in dem Fall den Belastungen der angeblichen am Arbeitsplatz. Ganz wenig, weil nur sitzen. Ist übrigens ein Steckenpferd der Gewerkschaft und wirft kein gutes Licht auf sie. Die sind die Oberfanatiker des Standpunkts, jeder Arbeitsplatz muss vom Betriebsrat mit eingruppiert, eingestuft werden und dann geht er absolut in Ordnung. Scheißegal, was es den Menschen kostet, den Arbeitsplatz zu verrichten, scheißegal, was ich für den Lohn kaufen kann, die Sache ist gerecht. Bei dieser Sorte Leistungsmessung aus Lohnbegründung ab. Wenn als Lohngesichtspunkt überhaupt nur Dinge in Frage kommen, die der, also Leistungen, die der Kapitalist am Arbeitsplatz abruft, benutzt er bei denen das Denkvermögen oder lässt er ihn nur wahrnehmen? Als Beispiel. Lässt er ihm die Arme und die Beine benutzen oder nur das eine von dem anderen? Wenn das die einzig gültigen Lohngesichtspunkte sind, dann wird der Arbeiter mit dem Lohn für den Arbeitsplatz haftbar gemacht, den ihm der Kapitalist vorgesetzt hat. für die Streichung eines Belastungspunktes, also eines Lohnpunktes, gegeben. Es ist eben sehr fein. Der Lohn in dieser Zuordnung ergibt sich zwar überhaupt nicht aus dem Arbeitsplatz, aber wenn einmal ein Verhältnis von Arbeitsplatz und Lohn fixiert ist und der Lohn mit dem Arbeitsplatz begründet wird, dann ergibt jede Änderung des Arbeitsplatzes automatisch eine Lohnsenkung. Das ist jetzt mal Teil 1. Ich nur noch die Teil 1 an. Ich mache mal eben kurz Pause, vielleicht möchte ich jetzt jemand anstellen. dann hat sich eben die Anwendungszeit der Leute entsprechend zu verkürzen. Nicht steht da auf dem Standpunkt. Dann sollen sie halt weiterhin 8 Stunden Lohn verdienen und in 8 Stunden mal das Pendel von 4 Stunden erledigen. Dann können sie mit der Rücke Kuri schieben. Das wäre vom Standpunkt des Geschäftsklöten ein Verbrechen. Denn die Lohnstückkost würde sich verdoppeln. Das kapitalistische Ideal heißt also weder lang arbeiten lassen, noch kurz arbeiten lassen, sondern je nach Geschäftsgang beides. Immer genauso lang, wie es sich lohnt. Die Wirkung dieses Standpunkts für den Arbeiter ist ziemlich verheerend. Für ihn wird nämlich die Arbeitszeit ebenso wie der Lohn total unkalkulierbar gemacht. Im Prinzip hat er 24 Stunden des Tages potenziell auf der Matte zu stehen. Andersherum, wenn der Kapitalist ihn nicht zu benutzen beliebt, hat er damit zurechtzukommen, dass null Lohn überkommt. Die verheerende Wirkung dieses Standpunkts der Kapitalisten zum Arbeitstag, zum Lohn, war den Arbeitern einfach ein Kampf für den Normalarbeitstag wert. Was haben sie da durchgesetzt? Gegen den Standpunkt des Kapitalisten. Pro Tag ist jede Stundenzahl nach oben erlaubt und jede Lohnsenkung nach unten, wenn man den Menschen nicht beschäftigen will. Haben sie verlangt, garantierte Benutzung beispielsweise 8 Stunden lang. Dies beinhaltet ein Doppeltes. Garantierte Benutzung wegen garantiert 8 Stundenlöhne brauche ich, um auszukommen. Garantiert nur 8 Stunden Benutzung, das bezieht auf den Punkt, ja, länger arbeiten macht mich doch fix und fox. Die Arbeiter haben also den Gegensatz von Zeit und Geld, den das Kapital für den aufmacht, mit dem Normalarbeitstag bemerkt, im Kampf um denselben, und, Randbemerkung, verkehrt kritisiert. Denn das ist ja schon auch cool. Bloß wegen 8 Stundenlöhne brauche ich, ausgerechnet auf den Recht zu gelangen, auf 8 Stunden arbeiten zu dürfen. Umgekehrt. Bloß weil man mehr als 8 Stunden nicht aushält in Sachen Arbeit, auch auf den Standpunkt zu stehen, dann brauche ich auch den 9.10. Stundenlohn nicht. Sie haben also den Gegensatz von Zeit und Geld nicht aufgehoben, sondern auf beiden Seiten immer jeweils auf Kosten der anderen Seite relativiert. Beschränkte Benutzung bei beschränktem Geld. Garantierte Benutzung bei dadurch garantierten Verlust an Freizeit. Kapitalisten haben zu diesem Normalarbeitstag von mir den Standpunkt angenommen, dass dies nur die Grundlage für die Über- und Unterschreitung desselben zu sein hat. Ganz nach Geschäft, würden sie. Diese gewerkschaftlich abgesicherte Freiheit des Kapitals, den Normalarbeitstag nur als Grundlage für die Ausnahmefolgen zu benutzen, hat, wie das bei Kapitalisten so ist, sie nicht zufriedengestellt, sondern verändert. Ihr Standpunkt heißt seit einigen Tarifrunden, die Freiheit in der Diktierung der Arbeitszeit, also des Lohns, wie vollendet werden. Kann man nicht den Unterschied gewerkschaftliche Reaktion auf dieses Flexibilisierung der Arbeitszeit genannte Anliegen hieß nicht etwa, das kommt nicht in die Tüte, die Leute arbeiten sowieso schon viel genug und stecken sowieso bei Kurzarbeit unverlustig genug weg, sondern sie hieß, dies kapitalistische Anliegen ist ein verhandelbares Interesse. Es wird nur noch darüber diskutiert, wie sehr diesem Ansinnen nachgegeben wird. Das ist ja ein Tarifergebnis. Die Gewerkschaft hat eine Wochenarbeitszeitverkürzung von 37,5 Stunden zunächst, dann 37 Stunden durchgesetzt. Wie ist diese wöchentliche Normalarbeitszeit im Tarifvertrag geregelt? Nicht steht da drin. 37 Stunden sind normal, basta. Sondern 37 Stunden Normalwoche sind im Zeitraum von 6 Monaten zu erreichen. Der Tarifvertrag regelt, wie sehr in diesem Zeitraum von dieser Normalarbeitswoche normalerweise abgewichen werden darf. Da darf der Kapitalist den einzelnen Arbeiter also in der einen Woche 36 Stunden beschäftigen, in der anderen Woche 40, jetzt habe ich die Überstunden noch ganz außen vor gelassen. Es muss sich im 6-Monats-Rhythmus zu 37,5 Stunden ausgehen. Dies ist eine Gemeinheit, es tut mir nicht so. Als ob es für den Arbeiter egal wäre, ob er im Schnitt 37,5 Stunden arbeitet oder wirklich. Das ist nicht egal. Mehr kosten den Menschen hier und es ist kein Ersatz dafür, dass er in 8 Wochen mal einen Tag bekommt. Zweiter Punkt. Die Wochenarbeit, die Tagesarbeitszeit. Laut Rechenexempel ist mit dieser Arbeitszeitverkürzung die Tagesarbeitszeit auf 7 Punkt gefallen. Stunden meine ich. Im Tarifvertrag heißt es dazu, die individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit kann gleichmäßig oder ungleichmäßig auf 5 Werktage, Montag bis Freitag, durch Betriebsvereinbarung verteilt werden. Das ist auch interessant. Hat der Mensch denn jetzt den 7-Stunden-Tag? Nicht die Bohne. Die Gewerkschaft stellt sich auf den Standpunkt. Im Schnitt einer Woche müssen beispielsweise 37 oder 36 oder 40 rauskommen. Wie der Kapitalist, die auf die Tage verteilt, ob er den Menschen einmal 10, das nächste Mal 4 Stunden dran gibt, geht die Gewerkschaft nichts an. Die Leiche Samstagsarbeit. Da sollte ein ganz großer Fortschritt erkämpft worden sein. Der besteht in dem von mir eben vorgelegten Zusatz. 5 Tage sind der Verteilzeitraum Montag bis Freitag. Die Gewerkschaft behauptet, sie haben jetzt endgültig den Samstag aus den Werktagen herausgenommen. Ja? Leider haben wir weitergelesen. Der eben anzitierte Paragraph geht nämlich so weiter. In besonderen Fällen kann nach Maßgabe betrieblicher Erfordernisse bei der Abwägung der Interessenslage der Arbeitnehmer eine andere Verteilung auf die Werktage der Woche vereinbart werden. Dazu steht dann Protokollnotiz, die lautet: An die Einführung regelmäßiger Arbeitszeit am Sonntag ist nicht in Fällen gedacht, in denen mehr Arbeit am Sonntag geleistet wird, die auf Arbeiten beruht, die unvorhergesehen, einmalig, nicht ständig und so weiter sind. Ja, ich habe auch erstmal nur einen Kopf gekriegt. Der Gedanke läuft so. Samstagsart ist als Regelarbeit nur dann erlaubt, wenn sie regelmäßig stattfindet. Wenn sie einmalig, unvorhergesehen ist, also die Ausnahme, dann ist es eine Aufnahme. Was wird da fixiert? Es wird nicht mehr festgehalten, was der Mensch über 7 Stunden hinaus arbeiten muss. Ist überall. Nicht mal mehr das wird festgehalten, sondern es wird gesagt, ob eine Überarbeit Überarbeit ist, stellt sich im Wochendurchschnitt heraus. Über den Arbeitstag, also den Normalarbeitstag von 7 Stunden, ist bloß noch eines behauptet. Wenn er 10 Stunden dauert, ist er dann ein 7-Stunden-Tag, wenn am Tag drauf dafür weniger gearbeitet wird. Also es wird nicht mehr fixiert, das ist der Normalarbeitstag, alles drüber und alles drunter ist abweichend, sondern umgekehrt. Es wird festgelegt, welche Abweichungen keine sind. Ein schönes Angebot an den Kapitalisten, die Arbeitszeit immer genau so festzulegen, dass er Maximum an Leistungen in sie packen kann. Wenn weniger anfällt, wird eben 3 Stunden gearbeitet. Wenn am nächsten Tag mehr anfällt, dafür 10. Mehr Arbeit über das hinaus ist nach wie vor üblich, alles erlaubt. Auch hier gilt, der Kapitalist muss im 6-Monats-Rhythmus abrechnen und entscheiden, ob er auszahlen oder abfallen lassen will. Im Tarifvertrag steht eine Klausel, die eigentlich alles ausplaudert über seinen Inhalt. Die heißt nämlich, die Tarifvertragsparteien verpflichten sich unverzüglich in Verhandlungen über einen Tarifvertrag zur Verstetigung des Einkommens der gewerblichen Arbeitnehmer, die durch flexible Arbeitszeitgestaltungen Einkommensschwankungen in den Lohnabrechnungszeitraum unterworfen sind, einzuführen. Ja, das ist wahr. Das Einkommen der Leute pro Woche, pro Monat hat die Gewerkschaft mit diesem Tarifvertrag wirklich weitgehend unkalkulierbar gemacht. Zumindest als Gelegenheit. Ob sie es anwenden, ist eine andere Kiste. Die Gelegenheit gibt es. Die gewerkschaftliche Bewertung trifft sich überhaupt nicht mit Meier, dass sie nämlich den Standpunkt des Kapitals, Arbeitszeit ist wie ein Wasserhahn. Man will auch und ab, wenn man Lust hat, dass sich dem ein Unterschied entgegengekommen ist. Die gewerkschaftliche Bewertung heißt, man habe lauter Vorteile für Arbeitslose und Beschäftigte errungen. Die Arbeitslosen haben profitiert. Denn, das Argument, da im Schnitt die Normalarbeitszeit gesenkt wurde, kommen Neuanstellungen. Dies ist erstens eine Lüge. Denn mit der ganzen Arbeitszeit-Schinderei, einschließlich Überstunden, ist es dem Kapitalisten eben gerade freigestellt, ob er eine Neueinstellung für günstiger befindet oder Überstunden. Es ist eben nur eine die offenstehende Alternative. Es kann also sein, dass es nicht gibt, kann auch sein, dass es keine gibt. Der eigentliche Witz aber der ganzen Argumentation ist folgender. Wenn man Arbeitslosen Arbeitsplätze verschaffen will, so lautet die gewerkschaftliche Logik, dann muss man dafür sorgen, dass jeder Arbeitsplatz, den es gibt, garantiert so unerträglich wird, dass er eine reine Tortur ist für den, der ihn dann hat. Ein sauberes Angebot an Arbeitslosen. Die Arbeiter haben auch profitiert. Sie haben mit einer Arbeitsverkürzung also weniger Stress. Die Gewerkschaft beruft sich in dieser Frage deutlich auf die Invalidenzahlen. Kennt die Ergebnisse der vergangenen Tarifpolitik also? Und traut sich gern das Argument zu sagen. Dagegen haben wir mit Arbeitszeitverkürzung was unternommen. Weniger Leistungsdruck für die Beschäftigten. Erstens, von wegen Arbeitszeitverkürzung, habe ich eigentlich alles schon gesagt. Die Arbeitszeitverkürzung sieht so aus, dass 10 Stunden Normalarbeitstag erlaubt ist, plus Überstunden. Eine mögliche Alternative, wenn irgendwann ausgeglichen wird. Zweitens, dieselbe Gewerkschaft, die diesen Tarifvertrag mit dem Argument verminderter Leistungsdruck anpreist, hat während der Tarifrunde den Kapitalisten vorgerechnet, dass Arbeitszeitverkürzung überhaupt nichts kostet, weil man das durch Leistungssteigerung in den verbleibenden Stunden alles wieder reinholen kann. Im Zynismus sind sie also gewidmet. Wird der Vorteil für die Beschäftigten Zeit zu überlegen. Man soll sich denken, wenn ich heute mal 3 und morgen mal 10 Stunden arbeite, dann komme ich auch mal zum Amt. Dann wird offenbar. Ja, da steht die Welt Kopf. Was die Gewerkschaft der Sache nach unterschrieben hat, ist ein Stück neuer Freiheit des Kapitals im Abhängigmachen der Freizeit von der Arbeitszeit. Wie sie es verstanden wissen, ist genau umgekehrt. Der Arbeiter hat jetzt mit seinen Freizeitbedürfnissen mehr Gelegenheit, seine Arbeitszeit zu bestimmen. Als ob ihr überhaupt das Subjekt der Arbeitszeit einteilen würdet. Als ob ihr sagen könntet, morgen hätte ich was auf dem Amt, wir schieben die Stunden auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Nachdem die Gewerkschaft in dieser Frage so viele Vorteile herausgeholt hat, findet sich auch nicht dabei, den Lohn als Preis ins Spiel zu bringen. Sie hat bekanntlich eine Laufzeit des Lohnteils des Tarifvertrags von 3 Jahren beschlossen, wobei die Steigerungsraten eben zwischen 2 und 3 Fetschen liegen. Was ist da los? Die Gewerkschaft hat dann versprochen, dass scheißegal wie die Preissteigerung in den nächsten Jahren aussieht, die Lohnsteigerung auf jeden Fall feststeht. Sie hat sich selbst noch von dem alten Argument verabschiedet, das schon beschissen genug war. Die Inflationsrate muss rein wegen der Reallohnsicherung. Nein, die Lücke liegt fest, scheißegal wie die Preise sich entwickeln. Zweitens, scheißegal, wie die Leistungssteigerung sich entwickelt. Daher hat die Kapitalisten an diesem Tarifvertrag auch weniger die Höhe, die niedrige Höhe der Lohnzahlung gefreut, die war auch in Ordnung von ihrem Standpunkt, sondern vor allem die Laufzeit. Fixer Lohn für 3 Jahre garantiert ihnen eben alle Hebel an der Preis- und an der Leistungsfront in Anschlag zu bringen, den Lohn zu senken. Marktwirtschaft mit Lohn sein Leben bestraft wird. Für den ist sichergestellt, dass seine Lebenszeit dem Kapital zur Verfügung steht und nicht mehr. Bei dem ist zweitens sichergestellt, dass dauerhafte Armut das Ergebnis seiner Bemühungen ist. Weil er drittens mit diesem Lohnsystem ganz und klar als Mittel fremden Reichtums organisiert ist. Eben als Mittel der Kapitalvermehrung. Ausschließt. Ja, da finde ich, man kann nur eine alte Parole von Marx aufwärmen, jeder mit dem Wohl.